Hallo und herzlich willkommen zur letzten Reihe Parkett. Sie haben eine Freikarte gewonnen und wir sind für Sie da. Hallo und sanfte Grüße, Dominik. Hallöchen, sanfte Grüße, lieber Yves. Mensch, das ist ein ganz besonderes Gefühl, jetzt hier mit einer Freikarte ins Kino zu kommen. Und wir haben jemanden dabei. Wir haben heute einen Gast. Wir begrüßen die liebe Katharina mit C. Katharina mit C. Hallo, sanfte Grüße, Dominik, sanfte Grüße, Yves. Ich freue mich, endlich dabei zu sein. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Katharina. Und du kommst natürlich auch kostenlos immer ins Kino, denn du bist ja nicht nur Gast, sondern auch Mitarbeiterin und Vorgesetzte. Du bist bei uns im Kino in Sinister Erfurt die Theaterleitungsassistentin. Und was man da macht, möchten wir doch gerne mal kurz wissen. Was macht man denn da so? Eigentlich könnte man das sehr einfach umschreiben mit allem. Ich mache irgendwie alles in irgendeiner Form. Mhm. Aber neben dem Popcornverkauf und dem Ticketverkauf, wo ich auch natürlich mitarbeite, sitze ich eigentlich auch viel oben im Büro, mache die Spielplanung. Also ich bin mitverantwortlich dafür, welche Filme wie bei uns laufen, aber bitte gebt jetzt nicht nur mir die Schuld für unser Programm. Ich habe nicht die alleinige Verantwortung dafür. Das ist immer auch noch zentralseitig gesteuert. Mhm, spannend. Ich bestelle die Ware, ich mache Inventuren und ja, so viele kleine bürokratische Sachen. Bin auch mit für die Technik verantwortlich, wo mich Yves auch immer wieder gerne unterstützt, wo ich ihm auch sehr dankbar bin. Mhm, das stimmt, danke schön. Und solche Sachen. Das sind also viele Dinge, die der normale Kinogast so bei seinem Kinoerlebnis überhaupt nicht mitbekommt. Nee. Da hat das einfach zu funktionieren. Das geht, die Filme laufen automatisch und die Ware ist vor allen Dingen da. Da sind wir an der Theke auch immer sehr dankbar, wenn wir tatsächlich Ware haben, die wir an die Gäste rausgeben können. Ja, ich auch. Vor allen Dingen, wenn es zu Lieferschwierigkeiten bei bestimmten Produkten kommt. So, bei einigen ist es vielleicht nicht so schlimm, wenn mal die M&Ms alle sind, dann sind die M&Ms alle. Aber Nachos, Käsesoße, ja, da darfst du keinen Lieferschwierigkeiten. Oh, Schreck. Nee, auf keinen Fall. Ja. Das ist ja das, man merkt es dann erst, wenn es halt nicht läuft. Ja, das stimmt. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist es immer erst ziemlich spät, dass man überhaupt noch was machen kann. Mhm. Apropos Nachos und Käsesoße. Yves, das habe ich dich auch noch nie gefragt. Und Katharina, was? Die Frage geht auch an dich. Was ist denn eigentlich das perfekte Kinomenü, wenn man in den Film geht? Was braucht ihr, Yves? Ich nehme mir, wenn überhaupt, so eine kleine Tüte gemischtes Popcorn mit. Also süß-salzig. Von dem, was wir jetzt im Verkauf haben. Ja. Nicht vielleicht noch Studentenfutter. Studentenfutter, aber das haben wir ja nicht mehr. Oder jetzt doch wieder? Doch, wir haben das Studentenfutter wieder. Doch, ja. Aktuell wieder. Mhm. Das würde ich mir auch holen. Nichts zu trinken? Und, naja, nimm mir Rinder. Ich mag mir Rinder. Nimm mir Rinder. Keine Trip-Schwip. Jetzt hätte ich aber eigentlich gedacht, ach so, Trip? Nee, ich glaube, die Welt ist noch nicht bereit. Die Welt ist noch nicht bereit. Okay, Katharina, wie sieht dein perfektes Menü aus? Ja, das kommt drauf an. Also ich schwanke manchmal so zwischen Popcorn, auch gerne gemischt tatsächlich, oder auch Nachos, wo ich mich meistens nie für die Soßen entscheiden kann. Das ist dann meistens so Käse, Salsa, Sour Cream, Curry, irgendwas davon im Mix. Und ja, Getränk ist meistens eigentlich nur eher Wasser. Außer man geht mal mit Freundinnen ins Kino, dann darf es auch ein Glas Sekt sein. Ah, ein Glas Sekt, sehr schön. bei der Aufzählung der Soße habe ich jetzt keine Sweet Chili gehört. Die magst du auch nicht so? Nee. Ich persönlich mag sie nicht. Also das ist nicht mein Geschmack. Ja, meiner auch nicht. Und wenn ich ins Kino gehe, dürfen es auch gerne Nachos sein oder gemischtes Popcorn. Da sind wir uns sehr ähnlich, wir drei. Aber meistens brauche ich überhaupt nichts zu knabbern. Gib mir zwei Bier und ich bin total zufrieden. Aha. Mhm. Ja. Oder eine Trip-Schwip von Yves gemacht. Trip-Schwip. Ja. Betriebsgeheimnis. Es ist ein Betriebsgeheimnis. Irgendwann wird es auch gelüftet. Ach ja, und das Eis, das darf nicht fehlen. Eis gibt's eigentlich immer. Konfekt oder wo gehst du da hin? So eine Magnum Mandel Remix, das neue Eis, was wir haben, mit den zwei Schokoladensorten. Oder von Ben & Jerry's dieses Peace Pop am Stiel. Ah, sehr gut. Kaufen Sie es jetzt, wenn es noch kalt ist. Ich hasse Ben & Jerry's. Okay, Yves, was haben wir denn eigentlich heute vor? Was wir heute vorhaben, ist ganz klar ein Jahresrückblick. Mhm. Also wir schauen uns das Kinojahr 2022 an, schauen, was da gelaufen ist, wie es gelaufen ist, was unser Eindruck von den Filmen war oder immer noch ist und ja, quatschen ein bisschen drüber, ne? Ja, da habe ich auch ein bisschen Lust zu quatschen. Der Plan war jetzt, chronologisch vorzugehen, also Monat für Monat mal durchzuschauen, was so gestartet ist, was in Erfurt gestartet ist, weil das, ja, nur davon können wir ja sprechen. Ja. Das heißt, dann, wir bleiben thematisch, was die Filmauswahl angeht, schon am ehesten beim Sinister. Klar werden wir auch hier und da mal abschweifen, weil uns bei der Überprüfung der Daten, die uns vorliegen, und zwar unsere Quelle ist moviejones.de, da haben wir die verschiedenen Monate mal aufgelistet von Januar bis Dezember diesen Jahres. Alle Angaben sind also ohne Gewähr und wir gucken mal, womit es denn da so losging. Januar kann ich gern machen. Ach du Scheiße, den habe ich ja noch gar nicht aufgeschrieben. Da geht's ja direkt los. Sprichst du von 355? Ja. Habe ich okay, direkt bitte. Eine kleine Geschichte für. Von. Ja, die 355. Mhm. Ach du Scheiße, war der Scheiße. Ich war schockiert. Filmstart? War wirklich schockiert. Ich habe an dem Tag gearbeitet, es war der 6.1. scheinbar. Mhm. Also der allererste Donnerstag im Jahr. Und schlechter kann ein Kinojahr für einen kinoverliebten Menschen nicht beginnen. Oh. Ich habe eine Kassenschicht gehabt und das war in der. War wie gesagt Starttag. Mhm. Ich glaube, es waren, wenn überhaupt, zwei Leute in der 17 Uhr Vorstellung. Das muss ich ja richtig bei dir im Kopf und eingebrannt haben. Die Hauptrunde war leer und ich habe so gemeint gehabt, naja, gehst du dann noch rein? Weil das war der Film, der am letzten gestartet ist. Da konnte ich es halt mit der Kassenabrechnung noch reinschaffen. Und ich habe es reingeschafft und ich war der Einzige. Du warst die einzige Person. Am Starttag in der Hauptrunde 2030 oder so, ja, war ich die einzige Person in diesem absoluten Drecksfilm. Ach du liebe Zeit, ich weiß auch warum. Dachte mir, der Trailer sah sehr vielversprechend aus. Den Trailer mochte ich auch ein bisschen. Ja. Aber ich habe es nicht geschafft. Wahrscheinlich muss ich mich jetzt froh, nicht ärgern, dass ich es nicht geschafft habe. Nee. Ist aber an dem gleichen Tag noch ein Agentenfilm gestartet, Yves? Kingsman, wie ich sehe, The Beginning. Den habe ich nicht gesehen, da kann ich nichts so sagen. Ich war aber tatsächlich drin. Ja, Katharina hat ihn gesehen, ich habe mir auch noch angeschaut. Ja, ich muss sagen, es ist halt, er war nicht schlecht, also er hat schon unterhalten, aber es ist halt, der erste ist nicht zu toppen, also das war der erste von den Filmen, die da rauskam. Stimmt, das war jetzt der dritte, oder? Ja. Es gab Kingsman, dann Golden Circle und jetzt The Beginning. Okay. Ist der dritte. Und irgendwann soll ja auch noch ein vierter rauskommen. So, Woche später, da war ich sehr überrascht, als ich es gelesen habe. Scream 5 oder nur Scream genannt. Ja. Ist ja der fünfte Teil. Ich wusste gar nicht, dass das dieses Jahr war. Da kommt mir schon ein bisschen länger vor. Ich habe auch gesehen, dachte, 13.1. ist das gewesen. Krass. Ja, Scream 5, ich fand eigentlich ziemlich cool. Das war so Meta in Meta, was Scream ja sowieso immer macht mit ihrem Stab-Franchise im Film. War sehr, sehr cool. Und wie heißt die Schauspielerin nochmal, Katharina? Jenny Ortega. Jetzt? Jenny Ortega. Mhm. Ja, also, ne? Ich muss auch sagen, ich glaube, sie ist der Grund, weshalb ich mir Scream 5 wahrscheinlich mal zu Hause dann angucke. Und wenn dann Scream 6 nächstes Jahr rauskommen soll, da dann mal den da kommt noch ein Teil. Ja, da kam jetzt sogar schon der Trailer. Ach so. Den muss ich mir auch noch anschauen. Hab ich noch nicht gesehen. Der ist für, wann war er geplant? Genau, für März nächsten Jahres. Also gar nicht so weit weg. Mhm. Weil ich fand die Schauspielerin in der Netflix-Serie Wednesday jetzt echt genial. Ach ja, na klar. Und von daher dachte ich mir, wirklich gut, ja. Ich kann es mal versuchen mit Scream. Wir gehen mal weiter. Die hatten wir, glaube ich, nicht gespielt. Nightmare Alley hatten wir Hatten wir wenigstens mal eine Woche, oder? Ja. Cine Arthouse, oder? Ja, der ist in der Cine Arthouse gewesen. Ach, ist der nur ein, zwei Mal gelaufen? Okay. Genau. Hm. Sing 2, die Show deines Lebens. Habe ich leider nicht gesehen. Hast du nicht gesehen, Yves? Nee, hab ich nicht. Ich kenne ja auch den ersten Teil nicht. Oh, das wäre eigentlich mal eine schöne Sache, dass du dich zu Hause hinsetzt und guckst Sing 1 und Sing 2 an. Das sind viel gut Sachen. Ja, viel gut. Der erste Teil lief, glaube ich, als ich im Kino angefangen hatte, 2016 oder so. Ist das so lange schon her? Ich dachte, der wäre da gerade gestartet. So. Katharina, willst du gleich beim Februar mal einsteigen, was es da so gab? Das kann ich sehr gerne machen. Ja, okay. Im Februar gab es dann gleich einen weiteren kleinen Kinderfilm, den habe ich aber persönlich nicht gesehen, mit In 80 Tagen um die Welt. Auch wenn er, glaube ich, sehr beliebt war bei uns zumindest. Mhm. Ja. Und dann war auch gleich eins meiner Highlights im Kino und zwar Wunderschön. Oh ja, da habe ich auch so lange her mit den Tränen gekämpft. Oh ja, der war echt toll. Also ich habe dann am Ende den Tränen nachgegeben, weil ich bin halt sehr emotional bei Filmen. Ja, ja. Und also Wunderschön war wunderschön, wenn man das jetzt so sagen darf. Absolut. Wer hat nochmal Regie gebracht? Unsere Erfurterin. Ist sie Erfurterin? Das, Caroline Herford aus Erfurt? Nee? Ich glaube nicht. Das war, verwechselst du jetzt, glaube ich, gerade. Okay, das. Ja. Yvonne Katterfeld ist aus Erfurt. Ach, siehste. Eine prominente Frau haben wir dann doch noch. Neben Katharina mit C natürlich. Wie ging es denn weiter im Februar? Dann Marry Me mit Jennifer Lopez. Den habe ich gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Der war toll. Yves, kannst du noch mal dein Owen Wilson-Gesicht machen? Soll ich, ja? Für Katharina. Okay, ja, sehr akkurat. Das habt ihr leider jetzt nicht gesehen. Er hat nur zwei Gesichtsausdrücke. Einmal so, einmal so. Ja. Hat Yves letztens den Owen Wilson nachgemacht. Du bist ja die Person, die Marry Me gesehen hat. Ich habe den gesehen. Der war toll. Hat mir sehr gut gefallen, war sehr schön gemacht. Mhm. Und ich habe auch ein paar Getränke währenddessen getrunken und habe wirklich unter Schmerzen bis zum Schluss durchgehalten, bis ich zur Telegrand bin, weil ich nichts verpassen wollte vom Schluss. Oh, okay. Also auch noch spannend. Da hätte ich jetzt noch eine Geschichte, aber die erzähle ich lieber nicht, weil das eher intern ist. Ich hatte eine sehr lustige Begegnung auf der Toilette, aber das gehört hier nicht her. Ach, schade, dass das hier nicht hergehört. Gut, der nächste Film? Ist gleich Moonfall. Also ich habe ihn gesehen, falls noch. Ich dachte, ja, sowas ist auf der großen Leinwand, macht mehr Sinn. halt als Katastrophenfilm, ja. Ich habe schon lange aufgegeben, bei sowas auf wissenschaftliche Akkuratheit irgendwie was zu geben, weil wenn du da mit der Schiene rangehst, dann macht kein Film Sinn. Mhm. Und von daher, es gab einige sehr witzige Effekte, keine Frage, aber im Großen und Ganzen war das nicht unbedingt ein Filmhighlight. War also eher ein Reinfall. Ja. Ja. Das war richtig scheiße. Das war ja, es ging jetzt aber auch nicht sonderlich besser weiter, was auch die Effekte, die Machart des Films angeht. Tod auf dem Nil, oh Gott. Ja. Tod auf dem Nil, genau. Oh, das war schon echt tot im CGI-Universum vor einer LED-Leinwand oder so. Er sah mega hässlich aus. Und er war langweilig. Ich fand den richtig, richtig langweilig. Mir hat es da richtig Augen zugezogen. So. Dann haben wir noch einen großen Filmstart im Februar gehabt. Es wird nicht viel besser, ne? Nee. Es wird nicht besser. Also Uncharted war ja auch für Februar letzten Jahres. Diesen Jahres ist ja noch nicht letztes Jahr. Ja, An sich fand ich, als ich ihn geguckt habe, an sich, es war jetzt, wenn man es jetzt getrennt sieht davon, dass es wenn man jetzt nicht bedenkt, dass es eine Videospielverfilmung ist, die eine gewisse Vorlage hat, könnte man es als unterhaltsamen Actionfilm schon sehen, aber im Großen und Ganzen war ich doch auch enttäuscht, weil ich mag Tom Holland, keine Frage. Er macht einen super Batman. Aber in der Rolle kam er mir... Moment. Spider-Man. Hast du jetzt gerade geliebt, dass Tom Holland der nächste Batman ist? Ja. Nein, sorry. Och man, Versprecher. Nee, natürlich Spider-Man. Aber in der Rolle kam er mir immer noch vor wie ein Teenager, der versucht, ja, einen Actionheld zu spielen. Also er hat in meinen Augen tatsächlich nicht in diese Rolle gepasst und hat ja den Film jetzt nicht schlechter gemacht, aber halt, es hat mir irgendwas gefehlt. Mark Wahlberg hat den Film auf jeden Fall schlechter gemacht. Das kann ich erstmal auch so noch einschieben. Okay. Inwiefern? Naja, die Besetzung von Tom Holland war ja schon so ein bisschen fragwürdig. Aber Mark Wahlberg als Sully dahinzustellen, da gingen bei mir wirklich die Lichter aus, weil ich habe die Videospiele geliebt. Und dann so eine Verfilmung zu haben, neben der bereits existierenden Kurzfilmverfilmung auf YouTube, ist dann halt einfach eine Frechheit. Auf YouTube kann man sich das anschauen. Da gibt es auch diesen Schauspieler, wo mir der Name schon wieder entfallen ist. Nathan Fillion. Oh, danke, Katharina. Genau, Nathan Fillion. Da gerne mal schauen. Uncharted auf YouTube, Nathan Fillion eingeben. Da seht ihr einen Remake, was ich mir eher als Film vorgestellt hätte. Ja, stimmt, da haben wir uns ja erst vor kurzem drüber unterhalten. Ja, ist gar nicht so lange her. Ja, deswegen also, ja, also es, und der ist ja tatsächlich in den Top 10 weltweit, glaube ich, gewesen. Uncharted habe ich auch, glaube ich, vorhin in der Liste irgendwo gesehen. Genau, nee, Top 10 in Deutschland auf alle Fälle. Aber mal sehen, ich denke nicht, dass er sich bis Ende des Jahres unbedingt in den Top 10 halten wird, wenn Avatar komplett seine Spielzahlen ausgewertet hat. Ja. Also für mich jetzt nicht unbedingt verdient so gut besucht gewesen. Mhm. Ja. Ja, dann hatten wir noch den Der Pfad im Februar als Filmstart. Tatsächlich lief der uns bei uns ja gar nicht im Februar, aber wir hatten den dann zum Goldenen Spatz im Juni. Genau, zum Goldenen Spatz. Wir hatten in der Cine Arthouse auch, glaube ich, gezeigt. Und ja, dann jetzt zum Goldenen Spatz. Ich habe nicht gesehen. Und in den Schulkinowochen lief er auch. Ah, okay. Das stimmt, ja. Warten wir den nochmal. Also, der hat ja auch beim Goldenen Spatzen als bester Film gewonnen. Also, die, die Kinderjury hat ihn ausgewählt als besten Film. Und ich denke mal, der hat einiges für sich zu bieten, dass das ein sehr schöner Film ist. Mhm. Ich habe nur Ausschnitte mitgucken können, wenn ich gearbeitet habe, aber das, was ich gesehen habe, hat echt gut gewirkt. Also stimmt, auch. Und die Schauspieler waren ja dann auch zum Goldenen Spatz vor Ort, wenn ich mich da nicht irre. Goldener Spatz ist ja auch ein kleines Aushängeschild vom Sinister in Erfurt. Wir sind ja Austragungsort jedes Jahr vom Goldenen Spatzen, das Kinderfilmfestival. Genau, zusammen mit Gera. Also das ist zweigeteilt. Die erste Hälfte findet in Gera statt und mit der Auftaktveranstaltung und bei uns die zweite Hälfte, wo dann auch am Ende die Preisverleihung, wichtigere Hälfte, wo die Preisverleihung stattfindet, genau. Und also es ist eigentlich immer was sehr Schönes, weil es ist zwar vielleicht ein bisschen chaotisch aufgrund dessen, was alles gleichzeitig stattfindet, aber ich finde, es ist überhaupt eine tolle Gelegenheit und das ist doch mal schön, wenn man solche Veranstaltungen auch bei sich hat. Das stimmt. Ja. Oh, dann kommt ein kleines Highlight. Meinst du jetzt das Mädchen mit den goldenen Händen oder King Richard? Ich meine King Richard, weil das Mädchen mit den goldenen Händen, weiß ich gar nicht, ob der wirklich bei uns lief. Da kann ich nichts zu sagen, aber King Richard. Habt ihr den gesehen? Ich habe es leider damals nicht geschafft. Ist jetzt auch nicht. Oh, schade. Weil der ist ja jetzt auf Netflix anschaubar. Bei Eve brauche ich gar nichts zu fragen, glaube ich. Ich wollte es nicht schaffen, nee. Eve wollte es nicht schaffen. Nee, ganz, ganz fantastisch. Serena und jetzt fällt mir der andere Name. Venus Williams. Ja, siehst du, Eve hat ihn doch gesehen. Ich brauche den nicht sehen, um die Frauen zu kennen. Tennis-Ikonen. Ah, sehr, sehr gute Geschichte. Sehr schönes Storytelling. Und er hat den Mädels nicht mal eine geknallt, damit sie besser werden im Tennis. Gut. Okay. Was war denn da noch so? Also, wir hatten noch, Belfast lief bei uns, glaube ich, auch regulär an. Aber ja. Ich hatte mir so fest vorgenommen zu gucken, aber ich habe es nicht geschafft. Und mal sehen, wenn er jetzt... Viele Erfurter haben es nicht geschafft, glaube ich, weil der war auch schlecht besucht. Der war auch schlecht besucht, leider. Deswegen war dann halt auch nur sehr kurz im Kino. aber das ist auch ein Film, wenn ich ihn mir angucke, will ich im Original sehen, glaube ich. Deswegen. Stimmt, da seid ihr beiden ja immer so. Ja. Original hat halt seine eindeutigen Vorteile. Bei mir ist auch zu Hause alles auf Original eingestellt. Netflix, Disney, da muss ich gar keine Sprachveränderung eingeben. Es läuft automatisch in Englisch. Voll gut. Alright. Ach so, nee, wir sprechen hier ja Deutsch. Okay, alles klar. dann gibt's hier noch einen Film im Februar, aber der ist bei uns nicht im Februar gestartet. Ne? Das war auch nur so eine einmalige Sache. Du meinst den Studio 66? Ja. Ja, der ist als einmalige Sonderveranstaltung gelaufen, glaube ich, oder zweimal. Und aber nicht im Februar, ne? Das war... Na doch, es war dann in der Startwoche. Also solche Veranstaltungen, also wenn es so ein bestimmter Film ist, wenn das der Verleih das dann entscheidet, dass der halt nicht als regulärer Filmstart kommt, sondern halt als Sonderveranstaltung, ist das meistens schon in der Startwoche. Das ist genauso wie bei den Animes, das ist, die bei uns laufen. Meistens sind das Filme, wo der Filmstart offiziell auch in der Woche ist, wo die dann bei uns laufen. Aber krass, weil Studio 666 im Februar, das ist Wahnsinn. Ja, das ist ewig. Das ist vor 10 Monaten. Ja. Heute ist der 28.12. übrigens, wo wir aufnehmen. Die Folge kommt am 30.12. Wir nehmen also fast live auf. Und wir gehen jetzt mal gemeinsam in den März. Ich nehme euch beide an der Hand. Okay. Und dann schauen wir uns doch mal an, was im März lief. Haben wir The Card Counter mit Oscar Isaac? Haben wir den gezeigt? Nee, der lief bei uns nur in der Sneak. Ich war zum Glück drin. Der ist nämlich richtig, richtig gut. Also so gut, dass ich mir vor kurzem tatsächlich auch die Blu-ray geholt habe. Okay. Das war ein Überraschungshighlight. War schon ein Überraschungshighlight. Oscar Isaac, richtig gut. Okay. Willem Dafoe dabei. Dann weiß ich ja, auf wen ich zukommen muss, wenn ich endlich den Film gucken möchte, wenn er nicht auf irgendeinem Streamingdienst läuft. Ja, von Paul Schrader gedreht. Das war der Drehbuchautor von Taxi Driver. Von Scorsese. Supi. Kleines Highlight. The Card Counter. Gut, haben wir nur einmal gezeigt anscheinend. Sehr, sehr gerne mal nachholen, liebe Leute. Aber das krasseste Highlight in dem März war ja dann wohl The Batman. Ja, das ist auch einer meiner Filmhighlights aus 2022. Ja, die depressivste, düsterste Batman-Verfilmung, die ich seit langem gesehen habe. Fantastisch, auch mit dem Colin Farrell in einer sehr guten Form. Ich habe ihn nicht erkannt. Ja, in einer sehr guten Form vor allen Dingen. Ja. Also ich muss auch sagen, von der gesamten Stimmung des Films, die hat einfach nur gepasst. Da hat mich auch die Lauflänge des Films nicht gestört. Also ich fand eigentlich, ich persönlich fand nichts an der Story überflüssig. Wie lang war das? 3 Stunden, der oder? Ging auch 3 Stunden. Also nicht ganz so lang wie Avatar, aber fast 3 Stunden. Gut, was haben wir denn da noch so? Der Wolf und der Löwe, der war beliebt bei den Kids. Das war ja so in der Ferienzeit, oder? Kann ich mich daran erinnern, dass dann die ganzen Großeltern mit ihren Enkelkindern auf einmal alle in diesen Film gegangen sind. Es ist ja auch so eine schöne Tierverfilmung, also Tierfilm mit eine wahre Begebenheit, ne, wenn ich mich nicht irre. Ja. Also, und die Gangstergang, die lief auch. Und die war auch sehr beliebt. Stimmt. Der war richtig cool. Den habe ich auch gesehen. Mit Laura drin. Gangster Gang. Mal am Samstagnachmittag, frühen Nachmittag. Hallo Laura, falls du zuhörst. War richtig cool mit dir, Gangster Gang zu schauen. Wisst ihr, was auch richtig cool war? Jasmin, Gina und Anna. JGA. Okay. Glaube ich nicht. Ist eine Woche später gestartet. Ja, aber nicht ganz so gut. Jasmin, Gina und Anna sind auf jeden Fall ganz, ganz traurig, dass da gar nicht so viele Leute drin waren. Ja. Genauso wie Michael Bay wahrscheinlich auch ein bisschen traurig ist, dass bei Ambulance so viele auch nicht drin waren. Der war gefloppt. Ja. Also, glaube ich. Ich fand ihn aber gut. Ambulance, der hat mich schon unterhalten. Bis auf die ganzen Drohnenflüge, die schon ein bisschen übertrieben waren. Es ist ja auch eigentlich, also Jake Gyllenhaal als Schauspieler mag ich. Also, ist jetzt auch, ich habe ihn zwar bisher immer noch nicht geschafft zu sehen. Das ist leider das Leid von Kinomitarbeitern. Meistens irgendwie, dass sie es teilweise nicht so häufig schaffen, ins Kino zu gehen, wie man gerne möchte, obwohl man die Filme umsonst gucken kann. Ja. Das stimmt manchmal wirklich. Ja. Umsonst angeguckt habe ich mir in diesem Monat dann auch Morbius und für den hätte ich auch kein Geld bezahlt. Oh, ja, das ging mir genauso. Also ich war, das ist eigentlich, glaube ich, einer der größten Flops für mich vom letztes Jahr sagen, dieses Jahr. Eigentlich, ich mag den Schauspieler, weil ich bin auch ein großer Fan der Band an sich. Und ich hatte mich gefreut drauf, weil ich auch den Trailer gesehen hatte, weil ich mag eigentlich solche Filme gerne. Ja, aber ich habe diesen Film gesehen und ich habe dann teilweise echt nur kopfschüttelnd noch da gesessen. Der war ja so zerschnitten. Ich kam mir zwischendrin vor, habe ich irgendwas verpasst? Bin ich eingeschlafen? Habe was vom Film verpasst? Das ist jetzt so eine Sekunde zu viel gezwinkert und schon bist du ganz woanders. Die haben den sowas, handwerklich auch wirklich so schlecht, ja. Der war sowas von zerschnitten. Er hätte wahrscheinlich eventuell gut sein können, aber der war sowas von zerschnitten, hat so viel von der Story gefehlt, in meinen Augen. Das ist so hin und her gesprungen. Und ich persönlich finde auch, man muss jetzt nicht in einen Film, wo es um einen Vampir geht und Szenen gezeigt werden, dass der zwanghaft auf FSK 12 getrimmt wird und du dich dann. Da hat keiner wirklich Freude dran gehabt. Nee, also das war. Vielleicht gibt es nochmal eine Twitter-Aktion, dass er das dritte Mal ins Kino kommt mit einer besseren Schnittfassung für dich. Unbedingt, ja. More Fun Stuff von Morbius, bitte. wo ich auch nicht wirklich drin saß, weil ich den ersten Teil auch nur für Jim Carrey geguckt habe und den zweiten Teil wollte ich dann auch nicht mehr sehen, ist Sonic the Hedgehog 2. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich weiß, dass es sehr beliebt war bei den Kindern, auch der erste war Teil beliebt, schon. Okay. Also die sind gut gelaufen, der erste sowie auch der zweite. Aber auch nicht nur die Kinder, da waren ja teilweise auch Jugendliche oder junge Erwachsene drin. Ja, stimmt. Ist ja halt auch Videospielverfilmung. Das sind wahrscheinlich wirklich die Gamer-Fans. Und wenn ich richtig sehe, ist im März der letzte Film, den wir bei uns im Cinesaar gezeigt haben, Peterchens Mondfahrt gewesen. Genau. Kann ich nicht viel dazu sagen, wird wahrscheinlich auch irgendwas Verträumtes für die ganz Kleinen sein. Ja, ich habe ihn auch nicht gesehen, aber mit Sicherheit eine süße, kleine, niedliche Verfilmung der Geschichte. Ja. Dann kommen wir doch mal zum April, wo soll ich wieder anfangen? Sicherlich wieder zeigen kann, was es dann so gab. Ach, sehr klasse. April, ein Monat, der schon wieder beschissen losging mit Fantastische Tierwesen 3. Oh, da ich war ich eine schöne dumm Anekdote. Genug. Also ich hatte den ersten, mag ich schon sehr, kann man sagen. Ja. Der erste ist gut. Den zweiten fand ich schon deutlich schlechter. Der hat mir nicht so gefallen. Und ich habe dem Film jetzt eine Chance gegeben. Und ich war in der Mitternachtspremiere, die ja auch bis, keine Ahnung, 2:30 ging mit Werbung vorher. Der Film geht ja auch gefühlt ewig. Ja. Ich wäre so gern lieber ins Bett gegangen. Mann, war das ein Fehler. Das war so eine Scheiße. Ich Wieso? Hasse den Film. Aber die Krabben-Szene war niedlich, oder? Wo er da in der Höhle ist und dann so. Ja, aber die kannte man ja aus 150 Trailern, die vorher schon im Kino liefen. Die war ja schon tot gezeigt. Also es hat auch was gefehlt. Also ich gebe Yves recht, der erste, der ist echt schön. Der zweite hat auch noch seine positiven Seiten. Aber ja. Ich sage jetzt mal so, der hatte nichts Magisches mehr für mich. Okay, Yves, wie geht's weiter im April? Wo in Paris die Sonne aufgeht, da lief bei uns nur der Sneak. Den fand ich sehr schön, weil ich den da gesehen habe. Gehen wir jetzt aber nicht weiter drauf ein. Eingeschlossene Gesellschaft müssten wir gezeigt haben, oder? Ja, den haben wir auch gezeigt. Das ist immer so, wenn du so einen großen Filmstart wie Fantastische Tierwesen hast, die Verleihe nehmen ja dann, wollen sich ja nicht gegenseitig mit ihren Filmen kannibalisieren. Deswegen sind dann andere Filmstarts meistens nach hinten verschoben, dass nicht so viele auf einmal kommen, weil sie genau wissen, der Verleih blockt mit seinem Film erstmal. Kleinere Filme, deutsche Filme. Aber Eingeschlossene Gesellschaft fand ich sehr schön übrigens. Ich mag Kammerspiele. Das können Deutsche, finde ich. Ja. Also ich fand es auch sehr sehr unterhaltsam. Den habe ich auch geguckt. Also toller Schauspieler, toller Film. Also führt einem so ein bisschen das Lehrersystem nochmal vor Augen und die Nachteile, die es haben kann. Ja. Das nächste müsste The Northman sein, oder? Sind wir, genau. 21. April, The Northman. Ja. Ach, den wollte ich gucken. Das habe ich mich hast so geärgert. Hast du nicht geschafft? Dass ich den nicht geschafft habe. Nee. Das ist bitter. Das war sehr bitter. Das war sehr bitter. Ist ein Film für die Leinwand. Ja, der lebt wirklich davon, im Kino gesehen zu werden. Mhm. Von der visuellen Kraft, die darüber kommt, und dem Sound vor allem auch. Okay. Diese Mischung stärkt den Film so ungemein. Ich glaube, wenn ich den jetzt nochmal auf dem Fernseher schauen würde, fände ich ihn schon deutlich schlechter, weil er hat jetzt auch nicht jetzt auch so sehr viel einfach zu bieten. Ja, genau. Er hatte neben dem Krassen auf der Leinwand, da, was ich fesseln kann, hatte der Film jetzt nicht ganz so viel zu bieten. Hm. Auch das Finale fand ich ein bisschen. Aber Gesamtfilm ganz gut. Sehen. Aber beeindruckend war er. Wenn ich auf Blu-ray habe ich vielleicht nochmal in irgendeiner Form die Möglichkeit, ihn auf einer großen Leinwand zu gucken. Aha. Mal sehen. Eine Eve Sneak! So, die wundersame Welt des Louis Wayne. Der lief nur bei uns in der Sneak. War nur Sneak, ne? Habe ich aber gesehen. Fantastischer Film. Süße Kätzchen. Gerne. The Lost City dann, das Geheimnis der verlorenen Stadt mit Sandra Bullock, Daniel Radcliffe, aha, Brad Pitt und Channing Tatum. Mhm. Der lief, glaube ich, ganz gut, oder? Der ging durch die Decke, wenn ich mich nicht irre. Der lief bei uns auch in der Cine Lady, also da war es erst das stimmt. Ah, ja. Und danach lief er eigentlich auch gut an, also das ist halt Action-Komödie mit Sandra Bullock ist jetzt, kann sie halt. Das kann sie. Das kann sie, ja, das stimmt. Was war ihre erste Action-Komödie, Eve? Ich weiß nicht, ob es die erste war, aber die erste, die wir besprochen haben. Also, Miss Undercover. Ja. Ist das eine Action-Komödie? Demolition Man. Würdest du es als Action-Komödie definieren? Es hat einfach gerade ganz gut reingepasst, weil Demolition Man ist schon witzig und es ist auch ein bisschen Action drin. Deswegen ist schon. Dachte ich, sind wir uns da einig. Gut. So, Downton Abbey 2. Ja. Haben wir gezeigt? Kann ich nichts dazu sagen. Ja, da ich kann nichts dazu sagen. Ich auch nicht. Muss auch gestehen, ich habe die Serie bis heute nicht gesehen. Ich auch nicht. So, Wolke unterm weiter. Dach. Hatten wir den? Wolke unterm Dach? Nee, den haben wir nicht gezeigt. Nee, haben wir nicht gezeigt. Auf den warte ich noch. Everything, Everywhere, All at Once. Leider nein. Den einmal in der Sneak, wenn ich mich nicht irre. Lief der in der Sneak? Ich dachte, der. Gab es da nicht eine Sonderveranstaltung? Nee, ich glaube, das war ein Film, der direkt im Streamingdienst erschienen ist. Oder? Mhm. Nee, ja. Ich habe mir erst Monate später auf Amazon für 16,99 gekauft, damit ich ihn gesehen habe. Ach so. Ansonsten gab es den nur drüben auf der anderen Straßenseite. Ich habe den für 1 € im Unikino gesehen und finde ihn mega geil. Hat es auch in meine Top 10 geschafft. Oh, so viel vorweg. Okay. Ich müsste mir nochmal angucken, weil ich habe mit so extrem hohen Erwartungen angefangen und halt auch gesehen, oh, es gibt ihn jetzt auf Amazon Prime zum Kaufen. Gleich erstmal 17 € ausgegeben, geguckt und ich war entgeistert tatsächlich. Ich muss ihn nochmal gucken. Okay. Mit niedrigeren Anforderungen. Ich bin ja eigentlich auch ein Fan von Science-Fiction-Filmen, deswegen dann setze ich mir auch mal auf meine Liste. Krass, du hast ihn noch nicht gesehen. Mal, also richtig, über den Film wurde gut. Das ganze Jahr mit am meisten gesprochen, habe ich das Gefühl. Ja, das stimmt. Ja. Über den wurde sich sehr viel unterhalten. Ist halt auch mal ein bisschen was anderes, also ein bisschen origineller. Das muss man ja auch mal wertschätzen. Mhm, der ist sehr, sehr kreativ. Die restlichen Filme hatten wir, glaube ich, nicht. Stimmt, Lucifer, in dieser Woche war es nur Downton Abbey. Zimmer. Ja. Krass. So, na, du hast wirklich immer manchmal so Monate, wenn es so einen großen Filmstart gibt, dann passiert nicht sehr viel drumherum. Hm. Aber ist Downton Abbey ein großer Filmstart? Nein, aber Fantastische Tierwesen. Ach so, okay, gut, auf den Monat gesehen. Verstehe. Sehr gut, okay. Gucken wir doch mal in den Mai hinein, Katharina. Ah ja, da ging es dann ja auch gleich wieder mit einem großen Film los. Oh, und auf den haben wir uns richtig gefreut. Wahrscheinlich Eve weniger mit Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Also, ich habe ihn gesehen. Er war eigentlich richtig gut. Also, er hat mir schon gut gefallen. Was ich teilweise ein bisschen schade fand, wenn man am Anfang sagt, die Serien muss man nicht gesehen haben, großartig, die auf Disney Plus erscheinen, um die Filme zu sehen. Ja, und dann da fehlt einem schon was. Und dann bringt man doch einen Film raus, den du nicht wirklich verstehst, wenn du die Serie WandaVision nicht gesehen hast. Ja. Und ja, er war jetzt nicht perfekt. Er hatte in meinen Augen auch viele kleine Schwächen, auch storymäßig. Und aber im Großen und Ganzen hat er schon unterhalten. Auch wenn ich dann sagen musste, es war mir dann irgendwann dieses Jahr zu viel Marvel tatsächlich. Also, oh ja, ich glaube, ich bin sowas auch ein bisschen übersättigt. Hm, ja, guter Punkt. Also ich habe es dann so gegen Ende gemerkt, aber da kommen wir später wahrscheinlich noch bei den späteren Filmen hinzu. Okay. Also ja, das war, aber er lief gut. Er ist auch, glaube ich, in den Top 10 einmal weltweit, auch deutschlandweit. Genau, weltweit ist er zum Stand von 27.12. ist er auf Platz 3 der bestbesuchtesten Filme. Ernsthaft? Von Erfolg her. Tja, Yves. Ne? Yves hat dazu nicht beigetragen. Nee. Aber ja, er war okay, er hat Spaß gemacht, aber es ist jetzt nicht für mich ein Filmhighlight dieses Jahres. Dann was für die Kleinen, Biene Maya 3. Das geheime Königreich. Hat den einer von euch gesehen? Nee. Ja, ich kann da jetzt auch nicht sehr viel zu sagen, aber ich weiß, die sind bei uns eigentlich immer sehr beliebt, die kleinen Kinderfilme. Das stimmt. Ja, dann wenn die Großeltern dann mit ihren Enkeln kommen, genau, und sagen, großes Popcorn, großer Slush und bitte noch ein paar Servietten, um die Kotze aufzuwischen, bitte. Und ich würde, ach nee, das ist ja schon Mai, da waren keine Ferien mehr, genau. Das war ja im April. Mhm. Glaube ich, waren Ferien. Oh, da kommt ja gleich der nächste Rohrkopierer. Lift off mit dir zum Mars? Der liegt doch gar nicht bei uns. Ach nee, Firestarter. Ich meine Firestarter. Ja. Oh Gott, ja, der lief bei uns und dann lief er nicht sehr lange. So schlecht, wie er lief. Also, ich habe auch nicht geguckt. Also, ist irgendwie Stephen King, oder? Es ist ein Remake von irgendwas. Also ist jetzt auch nichts, was mich persönlich angesprochen hat. So. Ja. Obwohl Zac Efron mitspielt. Ein paar Mitarbeiter von uns waren drin und die haben auch gesagt, so ja, gut, muss man nicht gesehen haben. Okay. Ja. Dann meine schrecklich verwöhnte Familie lief auch nicht bei uns, aber dafür Willi und die Wunderkröte. Ja. Und witzigerweise auch sehr gut gelaufen. Ja. Ist es wahrscheinlich auch für uns schwer, das zu beurteilen, wie gut sowas tatsächlich ist. Oder? Aber ich habe Willi ein Fäustchen gegeben. Also meine Hand hat seine Hand berührt. Ne? Will ich nur mal hier dazu sagen. Ne? Ich bin jetzt auch fast berühmt. Gut. So, dann hatten wir noch einen Tierfilm. Aber der lief mit Channing Tatum. Doc, das Glück auf 4 Pfoten. Ach, war das schön. Ja? Ja, ich habe ihn gesehen. Man weiß natürlich die ganze Zeit, worauf sie hinausläuft. Es ist auch eine wahre Begebenheit. Aber es ist schon wirklich schön gemacht und spielt auch mit den Emotionen. Sodass am Ende auch ein Tränchen lief. Ich glaube, ein Tierfilm, der nicht auf Emotionen spielt, gibt's nicht. Außer vielleicht Guter Friedhof Punkt. Der Kuscheltiere, aber da sind auch Emotionen dabei. Ja. Dann hatten wir noch einen anderen deutschen Film, der auch sehr schlecht, glaube ich, lief. Stasi. Ja. Ich bin nach 25 Minuten rausgegangen. Da war ich sauer bei dem Film. Die üblichen 20, 25 Minuten. Die üblichen 25 Minuten hat der Film nicht überstanden. Ich habe ihn gar nicht geguckt. Also. Ich habe eine kleine Anekdote. Und zwar, es kam ein Mann aus dem Saal, aus diesem Saal. Oder eine Frau, ich weiß es nicht mehr. Ganz egal, es kam ein Gast aus dem Saal. Hat mich gefragt gehabt, ob die Person noch was bei mir kaufen könnte. Aber ich hatte halt schon zu. Und war sehr, sehr erbost über die Qualität des Films. Und dass ich es richtig scheiße fand, noch auf die Begleitung warten zu müssen, die noch drin saß. Also es war irgendwie, die waren scheinbar eine Gruppe da und die anderen sind halt im Saal geblieben und die Person hat sich richtig aufgeregt, wie scheiße dieser Film war. Hätte ich sein können. Dass es ja absolut nicht sein kann, dass sowas heutzutage gedreht wird. Ja. Und dass sie jetzt noch auf die anderen Leute warten musste. Können Sie den Film nicht einfach ausmachen, bitte? War quasi die Frage, ja. Ja. Fand ich sehr witzig. Ja, das glaube ich. Nee, grauenvoll. Wirklich grauenvoll. Ja. Aber danach... Danach kam ist ja Yves sein absoluter, wie er die Augen schon aufreißt, War auch mein Film-Highlight. Also neben Batman ist... Okay. Ja. Das ist für mich einer der absoluten Film-Highlights diesen Jahres gewesen. Ich auch tatsächlich mit Beweis, dazu sagen, dass Fortsetzungen dass ab und zu Fortsetzungen wirklich auch nach so vielen Jahren funktionieren kann. Mhm. Also die, die es vielleicht noch nicht erraten haben, Top Gun Maverick lief auch im Mai. Ja, super. 26. Mai. Wie lange lief der? Da lief der noch im September, Oktober oder so. Ewigkeiten. Oh, der lief. Und der lief. Es sind immer noch Leute gut reingegangen. Also das sind auch, wenn Leute reingehen, also das ist ja, dann nimmst du den Film ja nicht aus dem Programm. Hm. Teilweise richtig Probleme gehabt, die Leute in den Saal zu bekommen. Ja. Einfach weil die Plätze alle schon weg waren. Genau. Also wie oft hast du den gesehen? Leider nur dreimal. Was? Und einmal von dem dreimal, glaube ich, war ich mit dabei. Da warst du mit dabei, ja. Beim nachdem ich den ersten Top Gun so richtig schlecht finde, leider. Echt? Ja, wir hatten dann mal in der Mitarbeiter-Sneak geguckt und ich war ein bisschen sauer über den Schnitt. Aber Top Gun Maverick hat alles richtig gemacht. Oh, war der gut. Oh, ja, war das sehr richtig gut. Geil. Der hat mich richtig weggeballert. Ja. Mhm. Yves, was gab's da als nächstes, oder? Ist Yves gerade durch den Monat? Ja. Moment. Ich muss gerade das Fenster zurückfinden. Ja, das war da, glaube ich. Immenhof 2 hat man noch. Ja. Pferdekinderfilm funktioniert immer. Ja, läuft funktioniert halt, echt immer, ne? Ja. Ja. Und was auch funktioniert hatte, war Mia und Me. Das Geheimnis von Zentopia. Stimmt, mit diesen komischen Einhörnern oder sowas, ne? Oder dem Einhorn. Der weiß nicht, lief auch mehr. Richtig alles gut. Für die Kids. Das stimmt, kann ich mich auch dran erinnern. Also man merkt, also wir sind ein Familienkino, bei uns sind Kinderfilme eigentlich immer groß und gut. Stimmt. Wer hatte den Mai jetzt eigentlich betreut? Ich bin leider aus dem... Katharina eigentlich, du bist jetzt dran. Dann tut mir das leid. Ist dann alles gut. Gehen wir mal durch den Juni und haben damit die Mitte des Jahres. Ja. Was haben wir denn da so gezeigt? Ich wüsste jetzt nicht, dass wir der schlimmste Mensch der Welt gezeigt haben. Nein. Leider nein. Auch The Outfit, nee. Nein, aber dann den Jurassic nächsten. World, na ein Glück haben wir den gezeigt. Oh Gott. Ich mit war Chris enttäuscht. Pratt, Jeff Goldblum, es haben sich alle im Prinzip gewünscht, diese zwei Franchises, das alte und das neue, zusammen, aber ich glaube, funktioniert hat es nicht so richtig. Also ich auch mich, wenn die Zahlen was anderes sagen. Ja, die Zahlen sagen was anderes, aber ich persönlich war enttäuscht. Ich hatte mich wirklich gefreut drauf, weil ich dass auch Jeff Goldblum und also die alten Schauspieler aus den ersten Filmen mit dabei sind, dass die, dachte ich mir, okay, das könnte ein Highlight werden, dass die beiden sozusagen die beiden Generationen miteinander verknüpft und als Abschluss für das für dieses Universum gilt. Und der zweite Teil, nachdem die ganzen Dinos im Endeffekt sich auf der Welt verteilt haben, es hat so viel Potenzial gehabt. Und dann kommt ein Film, wo sozusagen das große Gegenspiel hier eine lokustische, oder ich weiß nicht, ob es einen deutschen Begriff noch gibt, ich weiß nicht, im Englischen heißt Lokus, also diese Insektenklage mehr oder weniger aus Urzeiten. Ja. Und das war dann... Okay, das war dann der Plot, ja. Ja. Ja, ja, es ging dann irgendwelche Heuschrecken. Genau. Lass uns mal schnell lieber böse über den Film drüber gehen. Es war leider nicht einer meiner Highlights. Also man hat teilweise vergessen, dass es um Dinosaurier geht. Ja, das stimmt. Okay. Ich finde den Film, das war eine Frechheit einfach. Eine Frechheit auch für die Fans. Ich weiß auch nicht, kann mir beim besten Willen, ich habe keine Ahnung, warum da Leute reingegangen sind. Und auch noch so viele. Ich glaube, viele haben ich auch gar nicht Dino sehen. Ich will Blue sehen. Wie ist es dann immer? Idioten. Wir gehen mal weiter. Es gibt ein Anime-Special, das haben wir ja auch immer bei uns im Kino. Da lief auch Belle, wenn ich mich da nicht irre. Gehen wir jetzt aber nicht weiter drauf ein, weil er nicht normal lief. Aber ich habe ihn auch nicht normal gesehen. Lief und Eve und ich waren drin. Massive Talent. Und da haben wir schon sehr laut lachen müssen. Katharina, hast du auch die Chance gehabt, ihn zu sehen? Nein, leider nicht. Es steht auf meiner Watchlist ganz oben, weil ich eigentlich weiß, dass das ein Film für mich ist. Also der ist so klasse. Ich muss ihn nicht gesehen haben, um zu wissen, dass er mir gefallen wird. Also das ist Guck ihn dir auf jeden Fall an. Dann fand ich es ein bisschen schade, dass ich glaube, Disney müsste das sein. Na, warte mal, wir müssen noch was zu Massive Talent sagen. Ach so, möchtest du noch? Und hier nochmal den CineCircle grüßen, denn das war ja die, die Kick-Off-Veranstaltung. Nachdem wir den Film geschaut haben, haben wir ausgemacht, diesen CineCircle zu starten. Oh, cool, das wusste ich gar nicht mehr. Ganz liebe Grüße natürlich. Am Stammtisch, genau, ganz liebe Grüße. Jetzt können wir weitermachen. Am Stammtisch, du meinst an den Mülleimer? Ja, pst. Gut, wir gehen mal weiter. Leider Gottes ein kleiner Flop. Ich muss aber sagen, ich habe ihn sehr gerne geguckt. Lightyear, habe ich mich drauf gefreut. Sah ja toll aus und hatte eine Sogwirkung auf mich. Ich habe es nicht geschafft, ihn zu gucken, auch wenn ich es mir vorgenommen hatte, weil ich da auch den Trailer gesehen und dachte mir, ach, der wirkt aber doch sehr schön. Und ja, aber ich habe es nicht geschafft. Aber du hast recht, das war leider kein großer Erfolg. Ja, ja. Ich meine, ist halt auch mit Streaming so, wenn er nach 2 Monaten dann schon auf Streaming landet, dann warten die Leute halt. Aber nun das ja. Das stimmt natürlich, ja. Dann gab es noch einen Film, der ebenfalls, glaube ich, eher als Flop gilt, weil es halt Sketch History ist. Zu lang, habe ich mir immer wieder sagen lassen von Gästen. Es geht um die Geschichte der Menschheit. Leicht gekürzt. Also, dann war er vielleicht nicht sehr beliebt bei den Gästen, die ihn geguckt haben, aber er lief sehr gut bei uns. Also die Vorstellungen waren nicht gerade leer. Ja, kann ich mich auch dran erinnern, dass die eigentlich ganz gut gefüllt waren. Die lief auch sehr lange. Stimmt, wir haben eigentlich ganz gut verkauft. Aber es kam immer mal wieder Leute raus, haben gesagt, ja, ich habe mich schon drauf gefreut, auch wegen Klaus Kinski, Max Giermann, seine Imitation da. War aber im Endeffekt zu lang. Sketch History mag ich auch. Diese komprimierten Sketche. Ja, ich auch. Als Spielfilmlänge vielleicht ein bisschen schwierig. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Ich habe auch nicht geschafft, ihn zu sehen. Deswegen darf ich mir keine weiteren Worte darüber leisten. Aber was ich gesehen habe, und das ist auch der einzige Film, wo ich Eve erwischt habe, dass er nach 20 Minuten ausgegangen ist, ist Elvis. Echt? Da bist du rausgegangen? Ich fand Blackthorn auch ganz toll. Katharina, gib's ihm. Es kann nicht wahr sein, dass er da rausgeht. Der war fantastisch. Ich sag dazu nichts. Weißt du, da hast du Tom Hanks mal als Bösewicht. Als vermeintlichen Bösewicht, sage ich mal. Und dann Tom gefällt Hanks. Er dir auch nicht. Aber die ersten 20 Minuten auszuhalten, heißt schon was, weil das ist halt wirklich ein absolutes Bildfeuerwerk, was dir halt komplett die Netzhäute überlagert. Naja, The Black Phone fand ich dann wiederum nicht so gut. Der ist am 23.06. zeitgleich mit Elvis gestartet. Habe ich nicht geguckt. War das von Stephen King oder von seinem Sohn? Nee. So Story, Black Phone ist Stephen King und Mr. Harrigan's Phone, das war Stephen Kings Sohn. Gott, dieser Telefonfilm. Vergessen wir den schnell. Ja, also Black Phone, Ethan Hawke, habe ich mich eigentlich drauf gefreut, aber am Ende hat mir der Film einfach die Logiklöcher fand ich nicht dolle und hat mich einfach nicht abgeholt. Ich weiß, dass es dir und auch Johannes, liebe Grüße Johannes, anders ging. Ja, wir waren ja am Schluss noch an der Uni zu diesem Filmquiz, wo ich fast gewonnen hätte. Oh ja. War das an dem gleichen Tag? Bitter, ja. Wir sind am Anschluss dann hochgefahren. Waren noch schnell Bier holen und dann stimmt. Hoch. Mit Thilo und Lou und du hast und hier Thea. Mit Johannes noch einen Döner geholt. Warte mal, dann sind wir zu dem Filmquiz und dann sind wir mit Kati noch rum. Ja, ja. Boah, war das ein geiler Tag. Cool. Gut, kommen wir mal zum nächsten Film. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das, ich will es jetzt eigentlich nicht vorwegnehmen, aber wohl der erfolgreichste Film des Jahres. Die Rede ist hier von Minions Teil 2, würde ich sagen. Auf der Suche nach dem Miniboss. Ja, ohne es vorwegzunehmen, also ich glaube, also nicht der erfolgreichste weltweit, weil da war weiter etwas unten in der Rangliste. Okay. Und aber ja, in Deutschland bei den Zahlen. In Deutschland scheinbar schon. War auf Platz 1. Da gab es ja diesen TikTok-Trend rund um Minions, wenn wir uns da alle mal wieder daran erinnern. Gehasst. Ja, wir haben es, glaube ich, alle gehasst. Minions. Die Gentle Minions, das ist dann also, da kamen Jugendliche, extra adrett gekleidet, super, super oberschick, weil es irgendwie ein TikTok-Trend war, und haben sich dann mit Absicht im Übermaß über diesen Film lustig gemacht, an falschen Stellen gelacht und auch mit Popcorn geschmissen. dass sie am Ende noch Bananen mitgebracht haben, hat dem Ganzen noch die Kirsche aufgesetzt. Mhm. Also die Kinos sahen aus. Also ich weiß, in irgendeinem anderen Kino, also zum Glück nicht bei uns, müssen sie auch die Leinwand und so dann beworfen haben, dass die richtige Schäden angerichtet haben. Pff, deswegen Wahnsinn. Waren wir ja dann auch alle vorgewarnt, wenn wir das so mitbekommen, dass wir da gleich reagieren können. Ja. Und ich weiß noch, wie wir alle Teenager, die da an den Film gegangen sind und so richtig schön schick gekleidet haben im Vorfeld, ja. Wir haben euch im Blick, also wartet ja nicht, irgendwas zu machen. Also es gab auf jeden Fall ein paar offen gesprochene Drohungen. Böse angeguckt. Das war, ja, TikTok. Warum? Können wir dann direkt zum nächsten Monat, das ist dann Juli. Juhu. Wer ist wieder bin dran? Ich das wieder, ja. Klasse. Thor, Love and Thunder. Ich habe dazu nichts zu sagen. Warum überrascht mich das jetzt nicht? Du hast ihn nicht mal für Christian Bale geguckt. Nein. Was anderes als Christian Bale hatte der Film auch wirklich nicht unbedingt zu bieten, auch wenn er in seiner Gesamtform nett war. Aber Katharina hat es schon angesprochen. Ja, also, speziell nach dem Film hatte ich irgendwie die Nase voll erstmal. Ich habe wirklich irgendwas sehr, sehr stark vermisst. Es gab einige lustige Elemente, also die Ziegen waren für mich ehrlich gesagt das Highlight dieses Films. Die Ziegen, ja, stimmt. Christian Bale dachte ich auch, wow. Da haben sie jemanden, der macht mit Sicherheit einen genialen Gegenspieler. Ja. Aber irgendwie fand ich dann, dass sie ihn als Schauspieler mehr oder weniger ja nicht wirklich genutzt haben. Also das ist nicht wirklich nicht das volle Potenzial ausgeschöpft gewesen in meinen Augen. Und es gab unterhaltsame Elemente, keine Frage. Aber ja. Kein Film-Highlight für mich gewesen. Naja, leider, ne? Eve? Rotzmüll, einfach Rotzmüll. Gab's denn beim nächsten Film ein paar Film-Highlights? Liebesdings, ich glaube, da lief auch tatsächlich ziemlich schlecht, ne? Ja, also Elias Mbarek ist in letzter Zeit auf dem absteigenden Ast. Wir hatten doch extra ein Liebesdings-Menü mit so einer Armkette. Wie kann denn der Film jetzt schlecht sein? Katastrophal. Ja, er war wirklich total, es war Agenda-Kino. Absolutes Agenda-Kino, hat mir keinen Spaß gemacht. Ach, du warst drin, ja. Ich habe mir angeguckt, ja. Okay. Tut mir leid. Hätte man sich vorher denken können. So Alfons Zitterbacke hatten wir für die Kinder. Ich glaube, da lief auch ganz gut. Ja, wieder voll in die Ferienzeit rein. Ja. Bob's Burgers, der Film, hätte ich mir vielleicht sogar angeguckt. Lief nicht. Wir hatten The Gray Man als Sonderveranstaltung, da war, glaube ich, sehr schlecht besucht. Ja, ich wollte ursprünglich gucken und dann war ja wirklich nur diese exakt eine Woche drin und genau da war ich im Urlaub und nicht in Erfurt, deswegen konnte ich nicht gucken. Also ich habe immer noch bei mir auf der Watchlist stehen und ich werde mit Sicherheit auch noch gucken, aber bis jetzt bin ich noch nicht wirklich dazu gekommen, dass das so, dass ich in der Stimmung für diesen Film war, wenn ich zu Hause war und Zeit hatte. Okay. Hm. Monsieur Claude und sein großes Fest war ganz gut besucht, ja, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Also, aber geschaut habe ich nicht. Ich leider auch nicht. Auch wenn ich französische Filme gehen mag. Ja, Bibi und Tina einfach anders, lief bei uns ganz gut, okay. Deswegen sehr, sehr schade, dass wir Man nicht gezeigt haben. Mhm, das stimmt. DC League of Super Pets, der war ganz cool gemacht, fand ich. Die Geburtsstunde des Podcasts. DC League of Super Pets. Ja, denn da sind wir nämlich reingegangen in den Film, Yves und ich, und saßen halt so nebeneinander und Thea und Lou, die saßen drei Reihen hinter uns und die haben nämlich dann ein Foto von uns beiden gemacht, von hinten. Wir haben uns das dann geschickt, so, hey, wir sitzen auch mit drin und dieses Foto, leicht bearbeitet, ist bis heute das Foto, was es von letzter Reihe Parkett auf das Titelbild geschafft hat. Cool. Da haben wir gerade DC Super League of Pets geguckt. Das stimmt. Auf OV, noch dazu gesagt. Wir haben ihn in OV geguckt, stimmt. Ja. Du bist in einen Film in OV gegangen, Dominik. Okay, ohne Untertitel. Wow. Das gibt's gar nicht, ne? Genau, ich habe dann, das war das erste Mal, dass ich mich darauf eingelassen habe. Ja. Und war es so schlimm? Ansonsten. Nee, danke schön, Yves, dass ich das gemacht habe. Ja. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit dem. Ja. Das war's für diesen Monat. Und dann sind wir im August. Bullet Train war für mich persönlich auch ein Highlight aus dem vergangenen Jahr. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. War jetzt vielleicht kein perfekter Film, er hatte seine kleinen Schwächen, aber mir hat er sehr viel Spaß gemacht im Kino und es gab so einige Szenen, da dachte ich mir, okay. Ich habe ihn bis heute noch nicht nochmal auf Deutsch geguckt, weil den habe ich nämlich auch in OV geguckt. Ich auch. Was? Ja, ja. Aber ja. Du auch zu zweit drin. Ne? Da muss ich nochmal, Deutsch rein, weil ich die ganzen Thomas die Lokomotive-Witze irgendwie nicht so richtig, die habe ich, glaube ich, liegen lassen. Okay, aber manchmal machen solche Witze halt vor allen Dingen mehr im Englischen Sinne als im Deutschen. Ja, schon, glaube ich. Ja. Aber mal gucken, du weißt ja, worum es geht. Also deswegen. Google Hubschrauber, da weiß ich noch, dass er immer, wenn sie den allgemeinen Titel... Oppenhöfer. Genau, den Oppenhöfer-Krimi. Welchen Film wollen sie gucken? Ja, genau. Wir wollen einmal in Oppenhöfer rein, bitte. Ja. Aber auf jeden Fall lief auch recht gut bei uns. Da läuft jeder Film von denen, glaube ich, sehr gut bei stimmt. uns. Das Witzige ist, das ist, glaube ich, jetzt der zweite Film, der regulär bei uns von denen angelaufen ist. Die ersten waren immer eher so als Sonderveranstaltung, weil das halt eher so als Filmstart für Bayern ausgelegt war. Stimmt, ja. Okay. Aber es hat sich mittlerweile auch geändert, also dass die auch regulär bei uns anlaufen. Dann hatten wir, was hatten wir noch im August? Ach, Nope. Oh ja, yes. Den fand ich ja sehr gut, den habe ich auch zweimal gesehen. Ich auch eins oder zweimal, ja. War sehr, sehr gut. Hat versprochen, was der Trailer gehalten hat. Andersrum. Ich habe es leider nicht geschafft, aber ja. Steht auch auf der Watchlist. Steht auch auf der Watchlist. Ja, wie gesagt, die Watchlist ist lang. Die ist aber ganz schön lang, ey. Ja, sehr, sehr, sehr lang. Der junge Häuptling Winnetou. Als Kinderfilm weiß ich noch, dass da dann die Kontroverse rauskam, wo, glaube ich, dann das Kinderbuch vom Markt genommen wurde. Weil da immer noch Indianer steht. Und ich glaube, da war auch so ein bisschen dann die Kontroverse um den Film, was ihm jetzt aber trotzdem nicht unbedingt, glaube ich, die Besucher genommen hat. Was? Und dann als nächsten Kinderfilm Mein Lotterleben. Alles Chaka mit Alpakas. Oh Gott, ey. Auf jeden Fall bester Titel des gesehen, Jahres, ne? Oder? Echt? Nee, den habe ich nicht gesehen. Ach nee, den hast du nicht gesehen? Ich dachte, in irgendeinem Quatschi warst du doch drin. Ja, ich weiß aber gerade gar nicht mehr welcher, aber der war es nicht. Okay. Fällt dir sicherlich gleich noch ein bei den anderen. Ja, es ist ein sehr guter Titel, würde ich sagen. Was ich auch nicht geschafft habe zu gucken, auch wenn ich es ursprünglich mal wollte, war die Känguru-Verschwörung. Nach 25 Minuten bin ich auch wieder raus. Echt? Ja, war okay. Quatsch. Ja. Hast du ihn geguckt, Yves? Nee. Nee, okay. Kennen bloß die Hörbücher und ich habe keinen von diesen Filmen gesehen. Okay. Hat denn einer von euch Beast, Jäger ohne Gnade gesehen? Nee. Nein. Nein, ich auch nicht. Das war nichts, was ich mir angucken wollte oder musste. Von daher. Ja, der Trailer hat mich jetzt auch nicht so gepackt. Der Trailer sah komplett gegen einen total irren CGI-Löwen zu kämpfen? Nee. Ja. Da gucke ich mir doch lieber Jurassic World an, wa? Die Heuschrecken. Oder After Forever. Ja, tatsächlich. Aber der nächste Film weiß ich, dass ihn Eve gesehen hat. Ja, Eve, jetzt dein großer Moment. After Forever. Das ist, glaube ich, der vierte Film der Reihe. War wieder mal brillant. Ich habe sehr viel gelacht, sehr viel mitgefiebert. Traurig war da nichts, weil die Figuren einfach, weiß ich nicht, alle dumm sind. Sie machen ständig die gleichen Fehler. Ja, so das wiederholt sich halt einfach nur. Das wiederholt sich nur. Das ist super. Also ich habe mich großartig amüsiert. Ja, ich glaube, das sind auch nur so Filme, die du gucken kannst, um dich darüber lustig zu machen. Also zumindest in ich bin auch. Gespannt. Ich bin gespannt. Ich wurde leider gespoilert, was das Ende betrifft. Da kann man gespoilert werden? Ja. Ich dachte, sowas ist vorhersehbar. Ja, mir wurde achtmal vorher gesagt, obwohl ich nichts hören wollte, dass es einen nächsten Teil gibt. Weil das wusste ich dann noch. Ach so. Und der Film endet einfach so abrupt, wo dann einfach steht, Fortsetzung folgt, dass es sogar mich, als ich das wusste, dann noch kalt erwischt hat. Naja, wie gesagt, für mich persönlich jetzt nicht unbedingt. So, dann hatten wir noch als Kinderfilm Ted Stones und die Suche nach der Smaragdtafel. Ich persönlich habe ihn nicht gesehen. Ich glaube, er lief aber ganz gut. Ja, der erste lief, glaube ich, auch schon ganz gut. Irgendwas mit einer Mumie. Da. So. Aber welcher nicht so gut. Ja. Dann hatten wir aber noch einen weiteren deutschen Film. so kurz nach Jagdsaison und so. Deswegen lief er auch so super, war over and out. Ganz so. Vergessen, den Rohrkrepierer. Es war also auch leider... Waren da überhaupt Leute drin? Ich glaube, da waren Leute drin. Also er lief schon ein paar Mal, aber ja, die deutschen Komödien hatten es dieses Jahr nicht einfach. Da sagst du was. Genau, und dann wären wir auch schon im September. Soll ich mir den nochmal vornehmen? Ja, Dominik. Ja. Sehr gerne. Im September. Die ersten zwei Filme hatten wir, glaube ich, so nicht gezeigt. Ich glaube, Freibad hat irgendwie einen Start mal, da hatten wir zumindest eine Werbung bei uns mal laufen. Ja, und dann entweder durch Verschiebung oder ähnliches, aber nicht bei uns gestartet. War da nicht mehr im Thema. Aber was bei uns kam, ist Orphan, First Kill. Ja. Der zweite Teil von Orphan, das Waisenkind. Hat den jemand von euch beiden gesehen? Nein. Ich habe den zweiten Teil jetzt gesehen. Da war echt scheiße. Ja, also der... Nachdem ich vorher gehört habe, dass der erste ziemlich gut sein soll, habe ich es leider trotzdem nicht geschafft, den zu schauen als Vorbereitung. Schade. Habe ich dann direkt in Orphan First Kill begeben. Das war, oh Gott, ey. Obwohl ein kleiner Twist im Film ganz nett war, aber das war auch das Einzige, was der Film zu bieten hatte. Ansonsten ist er nur dem ersten Teil hinterhergelaufen. Ja, das stimmt. Ja, nein, ich bin nicht so der Horror-Fan, sage ich jetzt mal. Deswegen. Das war jetzt nur wegen meiner Begleitung kein kompletter Reinfall. auch am 8.9. gestartet, wie Orphan, ist Alle für Ella. Da habe ich nichts zu sagen. Ich auch Ich bin nicht für Ella. Ich auch nicht. Also, wenn alle, weiß dann gar nicht mehr, bitte ob der ohne Motiv mich. Oder so. Ticket ins Paradies lief dann mit einer Cine Lady an und dann auch fest im Programm. Ja. Julia Roberts, George Clooney, was will man mehr? Ne? Funktioniert dann halt einfach. Einen besseren Film hätte ich gern gehabt. Da war nämlich nicht so gut. Du hast ihn gesehen? Ich habe ihn ja, nicht geschaut. Ja, da war ziemlich langweilig und schlecht. Okay. Was hältst du denn von Chase? Der ist eine Woche später gestartet. Hör mir auf. Also da wäre ich wirklich, wenn ich jetzt nicht einen Anschlusstermin gehabt hätte, wäre ich da wirklich rausgegangen. Es war doch auch nur ein Remake, wenn ich mich richtig erinnere. Also den Film gab es an sich schon ja, mal und ist auch gar lose. Nicht so lange her. Ja, der hatte nun einen völlig anderen Titel, spurlos. Ja, Gerard Butler eigentlich immer eine Bank, was Film betrifft. Kann man sich immer angucken, selbst diesen komischen Greenland. Da war immerhin noch unterhaltsam, aber das Jahr war wirklich gar nichts. Also, das war ein bisschen schade. Chase, nichts hält ihn auf, außer Kinobesucher. Ja. Jedenfalls, nicht viele Kinobesucher hatte, glaube ich, auch Till Schweigers neuester Film. Ja. Lieber Kurt. Ich finde wirklich, jedes einzelne Filmposter von ihm sieht exakt gleich aus. Ja, die ist, glaube ich, immer in derselben Grafikabteilung, wo das gemacht da ist wird. Was dran. Also, gebe ich dir recht. Also, vom Design her sieht es immer gleich aus. Ja. Ist ein hartes Thema, was da beleuchtet wird in dem Film. Ja. Ich habe nicht gesehen, aber ich weiß, dass wir im CineStar auch von der Waisenabteilung, also Eltern, die ihre Kinder verloren haben, genau, die hatten dann auch verwaiste da so einen Eltern, Stand. Der Verein der verwaisten Eltern. Die waren auch ganz lieb, die haben uns selbstgemachte Kekse vorbeigebracht als Dankeschön jetzt vor kurzem. Ach schön. Das war sehr, sehr nett und sehr, sehr lieb. Also ach, das war dieser kleine Kekskorb, der im Büro stand? Genau. Oh, da waren ein paar leckere Sachen dabei. Ja, kann ich auch nur sagen. Kompliment an die, die es gebacken haben. Dankeschön, lieber Kurt. Ich meine natürlich Verwaiste Eltern e.V. Don't Worry, Darling, wäre dann der nächste Film am 22.09. gestartet. Harry Styles, Olivia Wilde, Florence Pugh, Chris Pine. Ich wollte ursprünglich rein, dann wurde ich gespoilert und dann wollte ich nicht mehr rein. Habe ich dich gespoilert? Ich hoffe nicht. Ich weiß es nicht mehr, wer mir dann das erzählt hat, was sozusagen woraus hinausläuft. Und dann dachte ich mir, oh Gott, so dämlich? Nee, das muss ich mir nicht anschauen. Ja gut, wir erwähnen es jetzt hier nicht. Der Film lässt sich schon ganz nett weggucken. Ist keine also komplette Zeitverschwendung. Ich fand ihn eigentlich sogar ganz gut. Bis auf Harry Styles halt. Also den hättest du echt weglassen können. Ja, da gab es ein paar unsinnige Szenen in dem Film. Das Finale kann man erahnen, wenn man unbedingt will, aber es ist schon auch unterhaltsam. Geht schon. Dann gab es natürlich noch was viel Unterhaltsameres, auch wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, ob wir den im Kino gezeigt haben. Im Westen nichts Neues. Bei uns nicht, den musst du wahrscheinlich drüben im Kinoclub geguckt haben. Ach so. Nee, ich habe ihn zu Hause auf Netflix direkt geschaut. Kam ja zeitgleich, glaube ich, sogar raus. Ja, aber nee, bei uns lief er leider nicht. Oh, schade, das war echt ein Kracher. Überraschungskracher war Smile. Ja. Oh ja. Da hat ja auch, ich weiß nicht, war das der Film, wo es in der zweiten Woche um 200% mehr Besucher war? Ich glaube, ja. Also der ist sehr rapide angestiegen. Ich weiß nicht, ob das auch mit der TikTok-Challenge zu tun hatte, die es dazu dann auch gab. Da gab es ja auch diese eine, wo sie sich am Anfang, bevor sie den Film mit dem Lächeln gezeigt haben, dann sozusagen das verzerrte Lächeln dann im Nachhinein, glaube ich, irgendwie. Ja. Also, ja. Hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert bei uns im Kino. Ja, ich glaube, es war auch viel Mundpropaganda, die dann weiter erzählt haben, wie gut er war. Also, er war ja wirklich gut. Und er wollte einen Haufen Leute unter 16 rein. Ja. Ja, da sind wir regelmäßig in die Kinos nachgeguckt, haben sich Leute für Mia and Me Karten gekauft und wollten sich dann da bei Smile reinschleichen. Aber nicht mit uns. Nee, vor allen Dingen, wenn man schon versucht, also so unclever sowas zu machen, Mia and Me und man wollte vorher in den Film. Also, dass man da dann das doch überprüft, ist doch logisch. Absolut. Ja, das stimmt. 1000 Zeilen. Der lief nicht so gut. Michael Bulli Herbig, sein neues Drama, nachdem er mich mit Ballon ja total überzeugt hat. Da hast du doch jetzt 10 Jahre drauf gewartet auf den Film. Gefühlt ja. Und ich muss wirklich sagen, dass er sehr, sehr, sehr, sehr durchschnittlich war. Hat mir nichts gegeben, was ich eigentlich erwartet habe. Ich kann leider nichts dazu sagen. Ich habe nicht geguckt. Ich habe auch nicht Genauso gesehen. Wie ich auch nicht die Schule der magischen Tiere 2 geguckt habe. Aber dafür, dass er immer noch bei uns im Programm ist, das sagt, glaube ich, alles. Extrem. Ne? 29.09. gestartet. Die Schule der magischen Tiere hat immer Besucher angezogen. Zum Wochenende, samstags, sonntags, lief der eigentlich immer frühs. Ja, und halt auch wirklich sehr, sehr gut. Also wie gesagt, er ist immer noch bei uns im Programm. Dann bring uns bitte mal durch den Oktober. Okay, dann machen wir das mal ganz schnell, weil ich sehe, wir sind in der Zeit, wird es der doch so langsam knapp. Also, was leider nicht sehr gut gelaufen war, war The Woman King. Der ist im Oktober gestartet. Obwohl ziemlich gut. Und dann hatten wir noch in einem Land, das es nicht mehr gibt, da weiß ich noch, da hatten wir eine Premiere bei uns, wo die Regisseurin und die Hauptdarstellerin war, glaube ich, auch dabei, wo die Leute sehr begeistert waren und auch viele Fragen gestellt hatten. Ich persönlich habe es nicht geschafft, ihn mir anzugucken. Halloween Ends habe ich auch nicht geschafft, mir anzugucken. Wollte ich, glaube ich, aber auch nicht. Für mich ein absoluter Reinfall und gut, dass da jetzt Ende drin steht. Ja? Ich hoffe, dass es das auch war. Okay, ja. Naja, Halloween Ends. Ich weiß nicht, hast du ihn geschaut, Dominik? Halloween Ends? Halloween Ends, ich bin nach 40 Minuten rausgegangen. Okay, das sagt, glaube ich, alles. Ja, mein Chaos, wie und ich als Kinderfilm, ist auch bei uns gestartet. Habe ich nicht geschafft, ihn zu gucken, aber war es mit Sicherheit niedlich. Sage ich jetzt mal. Dann als One Piece Film Red, der ist, glaube ich, sogar regulär dann bei uns gestartet, weil das war so eine große Nachfrage, der lief nicht nur als Einzelveranstaltung von der Anime, sondern regulär. 2 Wochen lang, glaube ich. Irgendwie und pro Woche 3 Vorstellungen, wenn ich mich nicht irre. Der lief auch richtig gut. Also da sind die Leute reingegangen. Dann hatten wir auch noch Black Adam, was jetzt für mich persönlich kein Film-Highlight war. Ist ja auch kein Marvel. Deswegen ist für dich kein Highlight. Ach so, ja. Ja, also, ja, es ist, was ich nicht geschafft habe, leider zu gucken, war der Nachname, auch wenn ich es mir vorgenommen hatte. War einer von euch drin? Ja. Ja? Nee. Hab mir der Vorname nochmal angeguckt und dann der Nachname. Eine super gute Fortsetzung mit neuen, niedlichen Twists innerhalb dieser Gruppe. Ich hätte nicht gedacht, dass die nochmal so viel rausholen können aus dieser Truppe in Dialogen. War sehr gut. Na dann werde ich mir hoffentlich irgendwann jetzt demnächst noch angucken. Da sieht man ja bei der Nachname noch ganz kurz Iris Berben und die hat man in dem Jahr noch in einem anderen Film gesehen, Triangle of Sadness. Haben wir leider nicht gespielt. Trüben im Kinoclub liefer. Und ich muss sagen, das ist auch eins meiner absoluten Film-Highlights dieses Jahr. Sehr, sehr schade, dass wir den nicht gezeigt haben. Dann hatten wir noch Lyle, mein Freund, das Krokodil. Ich habe es nicht geschafft, ihn zu sehen. War, glaube ich, eher ein Musical als regulärer Film. Aber ist auch immer noch im Programm. Also bei den Kindern, denke ich mal, doch noch sehr beliebt. Genauso wie die Muklas und wie sie zu Pettersen und Findus kamen. Der ist jetzt, glaube ich, nicht mehr, aber der ist bis vor kurzem noch bei uns im Programm gewesen. Auch ein sehr, sehr beliebter Kinderfilm bei uns. Und Bodies Bodies war bei uns nur in der Sneak, wenn ich mich richtig erinnere. Ach nee, wir haben den nach Der lief dann nochmal zwei Wochen. Genau, wir haben nachträglich reingenommen, aber naja. Besucherzahlen waren nicht so doll. Bodies, Bodies, Bodies. Aber wo die Besucherzahlen sehr gut waren, ich glaube, das hat es auch etwas überrascht am Ende, war Rheingold. Ja. Sehr guter Film auch von Fatih Akin wieder. Ja, fand ich auch. Sehr, sehr gut gemacht. Ja. So, dann haben wir. Wer will uns durch den November führen? Dann mache ich das schnell. Jawohl. Amsterdam, da waren wir in. Warst du da auch mit dabei, Dominik? Ja, ne? Da war ich war nicht mit dabei. Da, ich war mit drin, du warst wir waren in dabei. Der UV. Ja, Katharina, das weiß ich, dass du mit drin warst. Dachte, kurz eins der hatte. Wenigen Male, wo sie dann auch kommt. Da waren wir in einer sehr großen Gruppe da. Ich glaube, den meisten hat er gefallen. Ja. Ich müsste jetzt noch mal schauen, es war UV. Unter anderem mir, also ich fand ihn sehr gut. Ich fand aber auch gleichzeitig mit dem Cast und so weiter, dass da schon eigentlich noch ein bisschen mehr drin wäre. Das stimmt. Aber war schon gut, war schon gut. Hast du den nochmal nachgeholt irgendwie, Dominik? Habe ich noch keine Chance dazu gehabt. Achso, okay. The Devil's Light Horrorfilm, da kam, glaube ich, 2-3 Wochen verspätet bei uns in den Erfurt. Den hast du dir ja angeguckt, Yves. Ich habe mir den dann angeschaut, weil der Trailer so vielversprechend war. Ja, hätte ich auch anders nutzen können, die Zeit. War eher dünne. Huibu, das Hexenschloss. Ich kann dazu jetzt nichts sagen. Ich glaube, lief okay, oder? Ja, läuft immer noch. Ja, aber nicht so gut, Thea oder? Thea war, glaube ich, mit Lou drin. Und die meinten wohl, dass der nicht so gut ist wie der erste Teil. Also er läuft immer noch ganz gut, aber ich kann jetzt auch nichts weiter dazu sagen. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Auch wenn ich so solche Filme eigentlich mag, weil die sind irgendwie niedlich, so mit den Gespenstern und allem. Ich bin auch, Kasper ist einer meiner Lieblingsfilme, von daher. Okay. Da hast du doch auch die Kasper-Darstellerin bei Wednesday wiedererkannt, oder? Ja. Ah, sehr gut, okay. Weiter. Okay. Black Panther, Wakanda Forever, der zweite Teil der Reihe, habe ich noch nicht gesehen, der läuft auch immer noch bei uns. Ja. Wenn auch nicht mehr so häufig. Da habe ich dann echt gemerkt, dass bei mir die Marvel-Müdigkeit eingesetzt hat insgesamt. Dito. Er war mit Sicherheit nicht schlecht, aber ja. Irgendwie konnte ich es auch nicht. Die Formel, ein viertes Mal dieses Jahr zu sehen, hat mich dann auch ein bisschen ermüdet. Ja. Aber trotzdem war okay. Soundtrack, ja, wow. Ja, also, ja, okayer Film, wenn man es so sagen kann. So. Crimes of the Future war bei uns nur in der Sneak, deswegen überspringe ich jetzt mal, auch wenn er sehr, sehr gut war. Ja. Miss Harris und ein Kleid von Dior. Oh. Ich weiß nicht, wie der lief, aber auf jeden Fall sehr, sehr schön. Der lief eigentlich recht gut. Also da kann man jetzt nicht meckern. Für die Art von Film, die ja normalerweise nicht wirklich so gut läuft bei uns, waren da doch einige Leute drin. Ich war auch Fan von dem Film. Ja, Miss Harris goes to Paris. So. Ach, ja. Und dann hatten wir noch einen Film, der ist ja auch erst verspätet bei uns gestartet, ich glaube in der dritten Woche. The Menu, Woche. Ja. Und da waren wir ja total begeistert, das weiß ich. Oh Mann, war der gut. Ihr habt eine OV geguckt wahrscheinlich. Ja. Weil auf Deutsch versteht ihr den Film ja nicht. Ich hab ihn dann auf Deutsch geguckt und fand den auch grandios. Also, es ist für mich... Nee, wir waren auch in Deutsch drin, oder Katharina? Das war doch am Freitag. Ich glaube, stimmt, der kam gar nicht bei uns in Englisch leider. Da kam gar nicht. Ach, dann habt ihr doch nur die Hälfte verstanden dann. Ja, auf jeden Fall ist für mich definitiv eins der Film-Highlights dieses Jahres für mich gewesen. Ja, der war richtig gut. Also der hat mich gehuckt. Mich hat er auch richtig gehuckt. Besonders als der Koch da selbst mal was zum Besten geben soll. Da musste ich wirklich ganz schön laut lachen. Da haben sich vielleicht auch die Leute um mich herum ein bisschen komisch gefühlt. Ach, witzig. Ah, okay. The Magic Flute hatten wir noch. Ich glaube, da lief jetzt nicht so berauschend. Nee, witzigerweise hatten wir da jetzt mehr Besucher in den Schulvorstellungen, glaube ich, als regulär, als normal lief. Ja, die armen Schüler. Das ist schon witzig. Ja. Und dann gab es einfach mal was Schönes. Oh. Ach, den habe ich noch nicht geschafft zu gucken. Kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Ja, aber sie hat zwei Filme dieses Jahr gebracht, ne? Wunderschön. Ja. Die Rede ist von Caroline Herford. Und einfach mal was Schönes. Und nein, die beiden Filme haben nichts miteinander zu tun. Du meinst Caroline Herford? Caroline Herford aus Herford, genau. Hm. Okay. Glass Onion lasse ich mal raus, weil es eher so Sonderding war. Dann Strange World, der scheinbar richtig schlecht läuft in dem Disney-Film. Oh, ist der Film scheiße. Na gut. Dann haben wir uns jetzt hoffentlich ausgeschissen im November und gehen in den letzten Monat, in dem wir noch sind. Da grinde ich gerne nochmal drüber. Und zwar gibt den Startschuss im Dezember am 1.12. David Harbour mit seinem Film Violent Night. Ist natürlich nicht sein Film, er hat ihn nicht gemacht, aber er ist die Hauptrolle. Und der kam bei sehr, sehr vielen Weihnachtsleuten sehr gut an. Habt ihr den auch gesehen? Ich habe es noch nicht geschafft. Ich will noch gucken, ob ich ihn vielleicht die Tage, also wenn er jetzt noch bei uns läuft, weil es ist noch ein Programm, dass ich es vielleicht noch schaffe, mir ihn anzugucken, auch wenn Weihnachten vorbei ist. Steht also ganz oben auf der Watchlist. Ja, zumindest für Filme jetzt im Kino, weil ich glaube, die Gelegenheit ist nicht mehr allzu lang. Ja, ich würde mich ja freuen, wenn ich She-Said noch irgendwie im Kino sehen kann, wenn er doch neben Avatar nochmal hervorblitzt, aber die Zuschauerzahlen waren leider Gottes zu schlecht. Für die eine Woche, wo er lief, bevor Avatar angestartet ist. Muss ich jetzt auf dem Heimkino-Release warten. Sehr, sehr guter Film, sehr, sehr heftiger Film. Also man bleibt wirklich drin sitzen, auch wenn man weiß, worum es geht. Aber ja. Ja, dass man drin sitzen bleibt, weiß ich, Eve. War sehr gut. Also wir mussten den erstmal sacken lassen. Ja, definitiv. Eve hat gerade gesagt, war sehr gut, Avatar. Ja. Vielleicht auch sehr gut. Ich glaube, da haben die Leute auch noch so ein paar Wochen Gelegenheit, den vielleicht nachzugucken. Das ist ja in einer der wenigen Vorstellungen, die wir im Kino haben. Bei den paar Besuchern, die da nur kommen, wird er sich vielleicht trotzdem noch eine Weile halten. Oh Gott. Ich habe noch nicht geguckt. Ich wollte ihn eigentlich gestern noch gucken, extra für die Aufnahme heute, aber dann ist mir gestern leider Gottes noch das Leben dazwischen gekrätscht. Deswegen muss ich ihn nachholen. Also ich habe ihn geguckt, ich habe ihn in der OV geguckt. Es ist auf alle Fälle visuell fürs große Kino gemacht. Es ist wirklich beeindruckend, was da gezeigt wird von Effekten, von den Landschaften her. Ich fand ihn, war für mich auch ein Filmhighlight dieses Jahres. Aber ich mag auch solche Filme, die halt auf dieses Visuelle gehen, wenn du die im Kino guckst und dementsprechend halt auch das wirklich wiedergibst. Ja. Von der Story her hatte seine kleinen Schwächen gehabt, finde ich. Vor allen Dingen, weil man wirklich leider es auch so drauf auslegt, zumindest in meinen Augen, dass halt noch die Fortsetzungen kommen. Und ohne jetzt spoilern zu wollen, hat sich ein bisschen für mich zu sehr Story-Elemente aus dem ersten Teil wiederholt. Okay. Aber es lohnt sich trotzdem, diesen Film zu gucken, weil es ist wirklich, auch wenn die Story ihre Schwächen hat, ist es ein sehr, sehr schöner Film. Auch von der Story. Ich habe am Ende geheult wie ein Schlosshund, also ich war sehr emotional. Okay, und dann kann ich mich darauf freuen. Und es ist halt wirklich optisch, also das ist das, was diesen Film ausmacht, dieses Visuelle. Wie im ersten Teil ja auch schon. Es gibt eine weitere Fortsetzung im Kinostart Dezember, und zwar der gestiefelte Kater 2. Ja, den habe ich mir angeguckt vorgestern. Ach ja, echt. Süß. Und der war so knuffig, als ich gehört habe in der Handlung, in der groben Handlung, geht es darum, dass er irgendwie sein neues Leben fast vergeudet hat, hat er nur noch ein Leben, legt quasi seinen gestiefelten Kater, sein Image ab und geht zu einer Katzenlady nach Hause und will als normale Katze leben. Und als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, gut, alles klar, ich will nicht mehr hören, Finger in die Ohren. Ich will diesen Film sehen, nur um ihn als normales Kätzchen bei einer Katzenlady zu sehen. Okay. Ja. War nur eine kleine Passage. Das, was ich sehen wollte, hat nicht viel vom Film ausgemacht. Ja. Aber der Film allgemein war sehr, sehr schön. Also ich will ihn auch noch gucken. Er läuft ja erst seit einer Woche und ich muss gestehen, seitdem Avatar angelaufen ist, bin ich zu nicht wirklich was gekommen, außer arbeiten. Aber er steht auch bei mir auf der Liste zum Gucken, weil ich bin einfach auch, ich bin Katzenfan, also ich liebe Katzen. Von daher dass der gestiefelte Kater 2 eigentlich ein Muss bei mir. Okay. Hm. Einer der letzten Filme, die hier im Dezember noch gestartet sind, ist Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Hm. Leider ein bisschen krass, dass der gegen so starke andere Filme antreten muss. Ja, die gehen momentan. Ich guck das gerne und will es auch noch gucken. Ich will es auch noch gucken. Er geht halt zurzeit leider spannend. Tatsächlich ein bisschen unter. Wahrscheinlich wirklich auch wegen Avatar. Die Cine Lady war gut besucht, weil wir hatten davon ja auch die Cine Lady. Aber er geht halt teilweise unter, genauso wie der andere letzte Filmstart für dieses Jahr, Oscars Kleid. Absolut, Oscars Kleid. Die Story will ich mir schon mal auch aus, aus Interesse anschauen. Ich mir auch. Aber es ist, wirklich, die gehen unter. Der Kinderfilm, der hat seine Besucher, aber die anderen zwei Filme, die gehen gegen Avatar unter. Mhm. Weil, um jetzt mal wirklich leider zu sagen, bei uns kann man in den 3 Wochen, wo er jetzt läuft, oder 2 Wochen sind es ja eigentlich nur, wenn ich die Besucherzahlen mit den Vorverkäufen bis Ende des Jahres gucke, ist Avatar mit diesen paar Wochen, die ja eigentlich nur im Programm ist, bei uns mit den Besucherzahlen auf Platz 1. Na? Wahnsinn, ne? Und hat damit noch Minions überholt. Hart. Minions, der mehrere Monate im Kino war. Also, ja. Oder Top Gun ja auch. Oder Top Gun. Also das ist wirklich Wahnsinn. Oder Die Schule der magischen Tiere war ja auch viele Monate. Mhm. Ich glaube, das sind so die Filme, die am längsten in unserem Kino verweilt sind. Ja, das stimmt. Also Schule der magischen Tiere, Minions und Top Gun. Das sind die Filme, die am längsten mit im Kino waren. Die sind auch bei uns unter den Top 10, definitiv. Und ja, aber Avatar hat sie jetzt alle überholt. Aber wenn ich sehe, wie es bei uns im Kino zurzeit, was jeden Tag eigentlich los ist, seitdem man gestartet ist, vor allen Dingen jetzt, wo die Ferien begonnen haben, Ja, war das Kinojahr im Rückblick, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall. Mhm. Das waren alle Filme, die bei uns gespielt sind. Wir haben über Zahlen, Fakten und Anekdoten gesprochen über 2022. Mal gucken, was 2023 mit sich bringt. Mhm. Ich müsste jetzt eigentlich langsam zur Arbeit, aber wenn ihr gerne eure Top Tens noch abfeuern wollt für die Gäste, immer her damit. Also Top 10 habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so richtig an Filmen aus dem Kino, aber ein paar Highlights. Also wie gesagt, Top Gun 2 war für mich ein Highlight, Batman, wunderschön und The Menu und Avatar 2. Und sonst waren es an Kinofilmen tatsächlich die meisten eher okay als wirklich ein Highlight. Da stehen ja noch ein paar auf der Watchlist. Da haben mich einige Serien auf Netflix dieses Jahr mehr abgeholt. Oh, ich glaube, über Serien müssten wir auch irgendwann mal gesondert sprechen, Katharina. Ja, da laden wir dich sehr, sehr gerne auch neu ein. Das wäre dann eine Extra-Folge, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Yves, deine Top Tens, du hast dich extra vorbereitet. Schieß los. Ich habe tatsächlich mehr als 10. Auf jeden Fall Everything, Everywhere, All at Once war sehr beeindruckend für mich. Top Gun 2, The Menu, Smile, Crimes of the Future, den hatten wir in der Sneak gesehen. Nope, fand ich sehr, sehr gut. She Said. Ja. Massive Talent mit Nick Cage natürlich. The Card Counter fand ich auch sehr, sehr gut. Überraschend gut, dass es bei mir in den Top 10 gelandet ist. Mhm. Da lief auch in der Sneak. Und auch Sneak-Film Licorice Pizza. Lief da nicht auch dieses Jahr? Oh, da kam es gar nicht vor. Der war so gut, ey. Ja, auf den habe ich mich auch richtig gefreut. Der war richtig, richtig gut. Ansonsten habe ich dann noch so bedeutsame Erwähnungen wie Man, Rimini, da waren wir drin, Dominik. Jawohl, in der Sneak. Miss Harris und ein Kleid von Dior, Batman und Gangster Gang. Ja, Flop 10 für mich habe ich, glaube ich, schon kundgetan. Jurassic World 3, Tierwesen 3, Halloween Ends, Chase, Orphan, First Kill, Moonfall, Ticket ins Paradies. War mehr so, weil ich da deutlich mehr erwartet habe. Tod auf dem Nil, Amsterdam, für mich auch ein bisschen floppig, weil ich mehr erwartet habe, aber war trotzdem gut. Devil's Light und The 355. Da war noch kein The 355 halt einfach. Wow. Sehr schön. Also mit diesem Film endet die Flop 10 und mit diesem Film hat das Kinojahr 2022 gestartet. Also ein sehr, sehr schöner runder Kreis, den wir geschlossen haben. wir sind bei knappen 2 Stunden der Folge. Wir haben etwas den Rahmen gesprengt heute, aber ein Jahr lässt ist sich ja auch nur eine mal besondere nicht immer Folge. Total kurz zusammenfassen. Ja. Genau, es ist eine besondere Folge. Eine Freikarte mit Überlänge. ohne dass wir dann großartig den Rahmen sprengen, dann wenigstens einen Film, auf den ihr euch nächstes Jahr freut. So. Mission Impossible 7. The Whale. Okay. Bei mir ist es Dune 2. Definitiv. Oh ja, den auch noch. Okay, also ey, Mission Impossible 7, The Whale und Dune 2, das sind auf jeden Fall schon mal krasse Dinger. Also es gibt mehr, auf die ich mich freue, definitiv, aber das ist auch eine lange Liste, weil nächstes Jahr viele schöne Filme starten. Hm. Ja. Aber durch die Verschiebung ja auch wieder einiges reingerutscht. Hat so vieles teilweise aufzuholen, also das war ja. Mal gucken. Ich hoffe halt auch, dass Ant-Man Quantumania die Qualitäten von Marvel noch mal ein bisschen hervorheben kann, weil ansonsten stürzt für mich Marvel 2023 ganz schön ab. Also der Marvel-Film, auf den ich mich tatsächlich freue, ist Guardians of the Galaxy 3 im Mai. Aber ich bin halt Fan von der Truppe allein und das ist, ich weiß, Eve, das ist nichts für dich, aber den ersten fand ich ganz gut, der zweite war dafür umso beschissener für mich. Ja, dann hat man ja Hoffnung für den dritten. Wer weiß. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr nettes Gespräch, eine sehr, sehr schöne Extra-Folge. Ich habe mich heute überhaupt nicht vorbereitet und irgendwie fand ich es ganz, ganz nett. Ja, mir hat es auch gut gefallen. War schön mit dir, Katharina. Mhm. Und liebe Grüße an alle MitarbeiterInnen, die diesen Podcast hören, an alle Gäste, die sich mit unserem Podcast eingestellt haben auf die Kinofilme und wir hoffen, dass wir noch lange weitermachen können. Ja, hoffe ich auch. Also ich freue mich auch, kann man auch nur sagen, ich arbeite sehr gerne mit euch zusammen und freue mich auf das, was da noch kommt. Auch wenn ich, glaube ich, sehr froh bin, wenn die Ferien vorbei sind und sich das vielleicht etwas wieder normalisiert hat und die Krankheitswelle vorbei ist. Also ja, das ist ja auch etwas, womit wir momentan zu kämpfen haben. Gerade ein bisschen schlimm. Ja. Na gut, dann bedanken wir uns bei den Zuhörern und lasst uns gern eure Tops und Flops mal da in den üblichen Kanälen Twitter, Instagram oder per E-Mail auf unserer Webseite. Mehr habe ich jetzt eigentlich nicht zu sagen, oder? Kommt, rutscht gut rein. Rutscht gut ins neue Jahr. Genau, rutscht gut rein. Alle, die die Folge jetzt gerade am 30.12. hören, rutscht gut rein. Für alle, die sie nachhören, herzlich willkommen und ein gutes neues Jahr. 2023. Auch von mir. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat viel Spaß gemacht. Gerne. Ich bin mal gespannt, wie dann die Endfassung sein wird. Dann, gehabt euch wohl. Ja. Sanfte Grüße. Sanfte Grüße. Sanfte Grüße. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ich mach jetzt aus. Genau, ich mach auch aus. Alles klar, Moment. Sanfte Grüße, lieber Dominik. Sanfte Grüße, lieber Yves. Hier ist eure Kollegin Eva. Hallo ihr zwei, hier ist eure Kollegin Katharina. Ich bin der Mario und ich freue mich auf die nächste Folge. Weiter so mit dem Podcast. Hier ist euer lieber Kollege der Alex. Und ich hätte auch einmal zwei Filme mit, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Eine Dokumentation. Ich habe beide Filme jetzt bei mir auf meine Watchlist gesetzt. Ein Film, den ich schon in der Kindheit geliebt habe. Also wirklich harter Tobak, nichts für jeden. Sehr, sehr spannend, sehr gut gemacht. Richtig geile Handlung, richtig geiler Film. Großartige Kriminalkomödie. Weiterhin viel Erfolg. Und wir sehen uns auf Arbeit. Tschüss.